Abschnitt 188 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in Public Domain, aufgenommen von Der Fragwürdige. Der Hase und der Igel. Diese Geschichte ist lügenhafte Vertellen, Jungs, aber war also doch, denn mein Großvater, von dem ich sie hef, bleck jümmer, wenn he sie mi forthörde, da Bito sägen, war muss sie doch sehen, mein Söhn, anders kun man sie jo nicht vertellen. Die Geschichte hätt sich aber so totragen. Et wär an einen Sündagmorgen tor Harvestiet, just as die Burgweten bläude. Die Sünn wär hellig upgehen am Heven, der Morgenwind ging warm über die Stoppeln, die Laken süngen innere Lucht, die Immen summsten in den Burgweten und die Lüde gingen in ehren Sündagsstaat nach Kerken und alle Kreatur wär vergnügt und die Swinegel ook. Die Swinegel aber stünd für sie na Dörr, ha die Arm innerslagen, kegt dabei in den Morgenwind hinut und quinklärde in Lütjet Lädgen für sie kin, so gut und so schlecht, als nur eben am Leven Sündagmorgen ein Swinegel zu singen pleckt. Indem hi nur noch so Haarfliese für sie kin sung, füll ihm ob einmal in, hier Künok wohl, mit Lavil sind froh die Kinderwüsch und Andrücke, ein Beten in Feld spazieren und to sehen, wie sie in Stegröven stünden. Die Stegröven wären aber die nöchsten wie sie in Huse, und ihr bleckte mit seiner Familie davon zu eten. Darüm sag ich sie erst die Sinigen an. Gesagt, getan. Die Swinegel magte die Huste achter sich to und slög den Weg nach Felde in. He wär noch nicht ganz weit von Huse, und wohl just um den Slöbusch, die da vom Felde liegt, nah den Stegrövenacker hinubdrein, as ihm der Has bemört, den ähnlichen Geschäften utgern wär, nämlich um sie in Kohl zu besehen. Als die Swinegel den Hasen ansichtig wör, so böte ihm einen freundlichen Guten Morgen. Der Has aber, die ob sine Wies in fernem Herr war's und grausam hachfartig dabei, antwortet nix ob den Swinegel sien Gruß, sondern sägte zum Swinegel, wobei hier in gewaltig höhnische Miene annöm: Wie kommt es denn, da du hier albi so früh morgen im Felde rumlöbst? Ich gar spazieren, sägte Swinegel. Spazieren, lachte die Has, wie doch du kunst die Bee noch wohl zu betern Dingen gebruken. Diese Antwort verdröht den Swinegel ungeheuer, denn alles kon hier verträgen, aber ob seine Behen lädt hier nix kommen, eben weil sie von Natur schäf wären. Du bildst dir wohl in, sägt nur die Swinegel zum Hasen, als wenn du mit deine Behen mehr utrichten kunst. Dat denk ich, sägt der Has. Dat kommt ob'm Versög an, meint der Swinegel. Ich parier, wenn wie in der Wett lobt, ich lob die verbi. Dat ist zum Lachen, du mit deine schäfen Behen, sägt der Has. Aber meinetwegen macht es ziehen, wenn du so übergroße Lust hast. Wat gilt dir wett? Ein goldener Lujedor und Buddel Brannwin, sägt der Swinegel. Angenahm, sprügt der Has. Sla ihn, und dann kann't glick losgehen. Nee, so grote Il hättet nicht, meint der Swinegel. Ich bin noch ganz nüchtern. Erst will ich zu Hus gehen und ein Beten frühstücken. In einer halben Stünd bin ich wieder hier oben Platz. Damit ging der Swinegel, denn der Has wär zufrieden. Innerweges dachte der Swinegel bi sich, der Has verletzt sich ob seine langen Behen, aber ich will ihm wohl kriegen. He ist zwar ein fernem Herr, aber doch man dumm Kerl, und betalen soll he doch. Als nur die Swinegel zu Huse ankömm, sprög he tu sin froh. Froh, trägt die Gau an, du musst mit mir an Felde hinut. Wat giftet denn, sägt sin froh. Ich helf mit'n Hasen wett, im goldenen Lujedor und Buddel Brannwin, ich will mit ihm in Wett loben, da sollst du mit dabei sehen. O mein Gott, Mann, fing nur den Swinegel sinn froh an zu schreien. Bist du nicht klug, hast du denn ganz den Verstand verloren? Wie kannst du mit den Hasen in die Wett loben wollen? Holt dat Mulwief, sagt der Swinegel, dat is mein Sack, resonär nicht in Männergeschäfte. Ma, streck die an und dann komm mit. Was soll den Swinegel sinn froh machen? Sie musst wohl folgen, sie muck nur wollen oder nicht. Als sie nur miteinander unterwegs wären, sprügt die Swinegel zu sin froh. Nu pass up, wat ich sagen will. Siehst du, ob den langen Acker, da will wir unseren Wetlob machen. Der Has löbt nämlich in der einen für und ich in der andern. Und von Baben fangen wir an zu lopen. Nu hast du wieder nix zu tun, als du stellst die her unten in die für. Und wenn der Has ob die andere sieht ankommt, so röbst du ihm entgegen. Ich bin all hier. Damit wären sie bei den Acker anlangt. Die Swinegel wieste sie nur froh ihren Platz an und ging nur den Acker hinup. Als sie Baben ankömm, wär die Has all da. Kann nicht losgehen, sägte Has. Jawohl, sägte Swinegel. Denn man to. Und damit stellte jeder sich in seine Föhr. Die Has teilte. Hall ein, hall zwei, hall drei. Und los ging he wie ein Stormwind den Acker hindal. die Swinegel aber löb ungefähr man drei Schritt, dann duckte he sich dahl in de Föhr und bleef ruhig sitten. Als nu de Haas in vollen Lopen innen am Acker ankömm, röb ihm den Swinegel sin froh entgegen. Ich bin all hier. De Haas stutzt und verwunderte sich nicht wenig. He meinte nicht anders, als et wär die Swinegel sülfs, die ihm da torröb, denn bekanntlich süd den Swinegel sin froh just so ut wie er Mann. De Haas aber meinte, dat geit nicht to mit rechten Dingen. He röb, nochmal gelopen, weder im. Und fort ging he wedder wie ein Stormwind, dat ihm die Ohren am Koppe flögen. Den Swinegel sin froh, aber bleef ruhig ob ehren Platze. Als nur die Haas baben ankömm, röb ihm de Swinegel entgegen. Ich bin all hier. Die Haas aber, ganz uter sich für Iwe, schrede, nochmal gelopen, weder um. Mir nicht so schlimm, antwortete Swinegel, meinetwegen so oft, als du Lust hast. So löbt der Haas noch 73 Mal und die Swinegel höhlet immer mit ihm ut. Jedes Mal, wenn die Haas innen oder baben ankömm, segten die Swinegel oder sin froh, ich bin all hier. Zum 74. Mal aber köm der Haas nicht mehr zu Ende. Mitten am Acker stört he do Erde, dat Blut flög im uten Halse und er bleef dort oben Platze. Die Swinegel aber nöm sine gewonnene Luje dor und den Budel Brandwin, röb sine froh ut der Föhr af und beide güngen vergnügt miteinander nach Hus. Nu, wenn sie nicht gestorben sind, lebet sie noch. So begewet sich, dat ob der buchste Huderheit des Swinegel den Hasen totlopen hätt, und seit jener Tiet hattet sie kein Has wieder infallen laten mit dem buchste Huder Swinegel in de Wetto lopen. Der Lehrer aber ut dieser Geschicht ist erstens, dat keiner, und wenn er sich auch noch so fernem düscht, sich soll bikom laten, über einen geringen Mann sich lustig zu machen, und wird auch man Swinegel. Und zweitens, dat et geraten ist, wenn einer fred, dat er sich ne froh ut seinem Stande nimmt, und just so ut sieht, als sie sülfst. Wer also in Swinegel ist, dem Motto sehen, dass sie ne froh Orken Swinegel ist, und so wieder. Ende von Abschnitt 188. Aufgenommen von Der Fragwürdiger.